allein, denn du bist gemein. Hasse Meerschwein, du bist allein, denn du bist gemein. Rasenmeerschwein, du bist allein. Rasenmeerschwein, komm, lad alle deine Freunde ein. Rasenmeerschwein, du bist allein, denn du bist gemein. Rasenmeerschwein, du bist allein. Rasenmeerschwein, komm, lad alle deine Freunde ein.